Kundgabe 1759. Empfangen durch Bertha Dodde am 31.12.1940. Weltkatastrophe. Eine weltbewegende Naturkatastrophe wird die Schrecken des Krieges ablösen. Und es wird die Menschheit weit Schwereres zu erdulden haben, als jener bis jetzt zeitigte. Und es ist dies bestimmt seit Ewigkeit, um der Rettung unzähliger Seelen willen. Je weiter sich die Menschheit von Gott entfernt, desto näher ist dieses Geschehen. Und nur die unendliche Geduld und Langmut Gottes gibt eine Gnadenfrist, in der noch unsägliches Leid die Menschen bedrücken wird, um sie noch vor dem Geschehen Gott zuzulenken, auf dass er ihnen dann Beistand gewähren kann. Und es wird in dieser Zeit die Hölle los sein auf Erden. Und es wird unvorstellbares Elend die Menschen betreffen. Und der Wehklagen wird kein Ende sein. Denn die Kräfte aus der Unterwelt vergiften das Denken der Menschen in der Weise, dass diese wüten und erbarmungslos gegeneinander vorgehen. Und Gott der Herr sieht das Gebaren der Menschheit und verabscheut es. Und er gebietet Einhalt in einer Weise, die deutlich seinen Willen erkennen lässt dem, der diesen erkennen will. Er wird das Gleiche über die Menschen senden, was sie einander zufügen. Und es wird nicht mehr vom menschlichen Willen abhängig sein, das Ende dessen zu bestimmen, was nun die Welt mit Entsetzen erfüllt. Sie wird es hinnehmen müssen und nicht abwenden können. Und eine Not wird über die Erde kommen, die den Menschen unerträglich dünkt. Und doch werden sie es tragen müssen. Sie werden deutlich die Hand Gottes spüren und sich nicht auflehnen können. Und nur die Ergebung in ihr Schicksal kann dieses erleichtern. Amen.